WDR 5. Neugier genügt. Bei der Neubewertung des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs Glyphosat in der EU ist ein wichtiges Etappenziel erreicht, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Europäische Kommission hat die deutsche Behörde beauftragt, den Wirkstoff Glyphosat zu bewerten und der EU zu berichten. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Glyphosat die EU-Kriterien erfüllt und dass damit die Voraussetzungen für eine weitere Genehmigung als Pflanzenschutzmittelwirkstoff vorliegen. Dem Bericht zufolge gehen von Glyphosat keine Gefahren für die Gesundheit aus. Auch die Internationale Agentur für Krebsforschung, IARC, die zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehört, hat sich mit Glyphosat beschäftigt. Das Herbizid Glyphosat wurde klassifiziert als wahrscheinlich krebserregend für Menschen. Was soll man damit anfangen, als kritischer Laie ohne exzellente Kenntnisse in Toxikologie, Biochemie und Bodenkunde? Zwei renommierte Institute bewerten den gleichen Wirkstoff, die einen sagen ungefährlich und die anderen warnen vor Krebs. In regelmäßigen Abständen lässt die EU alle Wirkstoffe, die auf dem Acker ausgebracht werden, überprüfen und neu bewerten. Eine Routinearbeit, die normalerweise niemanden interessiert, außer den Herstellern natürlich, den Landwirten, die diese Stoffe einsetzen, und den Fachleuten, die sie bewerten. Schon 2012 wäre Glyphosat an der Reihe gewesen. Aber die Bewertung wurde immer wieder vertagt, und je länger der Streit der Gelehrten dauert, desto verworrener wird die Lage. Zurzeit klärt eine Expertengruppe bei der Weltgesundheitsorganisation, wie es zu den unterschiedlichen Einschätzungen kommen konnte. Ende September will sie ihr Urteil verkünden. Aber was ist das für ein Stoff, über den so erbittert gestritten wird? Umstrittenes Gift darf weiter versprüht werden. Süddeutsche Zeitung. Ein harmloses Pestizid soll geopfert werden. Überschrift in der Tageszeitung Die Welt. Glyphosat, SPD. Die CSU will Bayern vergiften. Süddeutsche Zeitung. Ein Stapel an Beweisen spricht gegen Glyphosat. Zeit Online. Wir brauchen den Wirkstoff. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, DLG. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Es gibt für jede Mittel eine Einstufung und Glyphosat war nie gefährlich eingestuft. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Das große Problem ist, dass die Zusammensetzung der Präparate der Geheimhaltung unterliegt und Versuche, diese Mixtur offenzulegen, wird von Monsanto hartnäckig blockiert. Was die Diskussion über Glyphosat jetzt zeigt, ist, dass dieses System der industrialisierten Landwirtschaft im Ackerbau absolut an seine Grenzen stößt. Also Glyphosat ist wirklich nur ja quasi so ein Pflaster, was man auf eine Wunde klebt, wenn es gar nicht anders geht. Die Landwirtschaft ist, glaube ich, in der Glyphosat-Falle drin. Also wir treten schon lange dafür ein, Glyphosat ganz zu verbieten. Wir brauchen Glyphosat auch für ein vernünftiges Resistenzmanagement. Sie haben Pflanzenschutzmittel wie jedes andere. Unentbehrlich und überflüssig, krebserregend und ungefährlich. Widersprüchlicher kann man einen Stoff nicht beurteilen. Beginnen wir mit den Fakten. Glyphosat ist ein Totalherbizid. Das bedeutet, es wirkt nicht wie die meisten anderen Wirkstoffe gegen ganz bestimmte Pflanzen oder Unkräuter, sondern es wirkt total. Es tötet alles, was gerade wächst. Der Gentechnikkonzern Monsanto hat das Mittel Mitte der 70er Jahre auf den Markt gebracht. Doch zum weltweiten Kassenschlager wurde Glyphosat erst in den 90ern. In Kombination mit Saatgut, das durch Gentechnik resistent gegen Glyphosat gemacht wurde. Einer Technik, die in Deutschland nach wie vor verboten ist. Monsanto vertrieb das Mittel im Doppelpack unter dem eingängigen Namen Roundup und Roundup Ready. Man kann das als Paradigmenwechsel im Ackerbau bezeichnen. Es hat das Ackern einfach gemacht oder, wenn man böse sein will, idiotensicher. Vorher brachte ein Landwirt seine Saat in den Boden und spritzte präzise gegen die Unkräuter, die seine Pflanzen zu überwuchern drohten. Im Keimstadium musste er diese Pflanzen ganz genau bestimmen und den richtigen Zeitpunkt für die Behandlung abpassen. Dazu musste er die Pflanzen auf seinen Feldern gut im Auge behalten. Heute spritzt der Gentechnikfarmer mit Glyphosat alles tot, was auf dem Acker lebt. Daher der Name Totalherbizid und nur seine genmanipulierten Pflanzen überleben die Giftdusche. Lazy Farmer Soy wird diese Technik in Brasilien genannt, die Sojabohne für die faulen Farmer, die zwischen zwei Glyphosateinsätzen an der Copacabana Cocktails schlürfen. Das ist eine Technik, die für die meisten Landwirte in Deutschland absolut undenkbar ist. Und sie verwenden das Mittel auch völlig anders. Dieses Modell, was in den USA und in Südamerika angewandt wird, das habe ich mir auch selber mal angeguckt. Ich war mal in Brasilien. Das ist eine ganz andere Landwirtschaft als die, die hier stattfindet. Da gibt es ja quasi diese Pakete, wo man die Sorte, das Saatgut und das Pflanzenschutzmittel in einem Paket kauft. Und dann wird das quasi in der Kultur für die gesamte Unkrautbekämpfung dreimal eingesetzt. Da wird auch mit Flugzeugen gespritzt, das habe ich ja selber gesehen. Und da kann man einfach keine Abstandsauflagen vernünftig einhalten, das geht überhaupt nicht. Sagt die Landwirtin Anna Lüttgebrune, die selbst Glyphosat auf ihre Äcker ausbringt. Sie ist auf dem Hof ihrer Eltern in Lage im Kreis Lippe aufgewachsen, hat Landwirtschaft studiert und bewirtschaftet heute 430 Hektar. In Lippe und auf einem zweiten Hof im Weserbergland bei Holzminden. Für westdeutsche Verhältnisse ist das ein großer Betrieb, doch nichts im Vergleich mit den riesigen Monokulturen der Gentechnikfarmer in Brasilien, Argentinien oder den USA. Von solchen Strukturen hält Anna Lüttgebrune nicht viel und schon gar nichts von Gentechnik auf dem Acker. Doch eine Gegnerin von Glyphosat ist sie deswegen nicht, ganz im Gegenteil. Wir brauchen Glyphosat auch für ein vernünftiges Resistenzmanagement. Es ist einfach bei uns wichtig, dass wir viele verschiedene Wirkstoffe haben. Denn das, was eintritt, wenn man in den Kulturen ein und denselben Wirkstoff jedes Jahr dreimal einsetzt, ist natürlich, dass die Pflanzen sich dran gewöhnen, nachher nicht mehr richtig drauf reagieren, die Unkräuter, und dass man dann immer die Mengen erhöhen muss. Und da kommt man in den Teufelskreis. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Genau das geschieht nämlich in den Gentechnikregionen der USA. Dort sind unter der jahrelangen Glyphosatdusche sogenannte Superunkräuter entstanden, die gelernt haben, was eigentlich nur Gentech-Pflanzen aus dem Labor beherrschen, nämlich Glyphosat zu überleben. Auf 30 Millionen Hektar haben sich diese Pflanzen in den USA inzwischen ausgebreitet, berichtet der Informationsdienst Transgen. Dabei kann bis zur Hälfte der Ernte verloren gehen. Der Preis für die jahrelange einseitige Bewirtschaftung der Felder oder die Rache der Natur, wenn man es pathetisch möchte. Für die Landwirte in Deutschland dagegen ist Glyphosat nur ein Wirkstoff von vielen. Und für Anna Lüttgebrune ist es sehr wichtig, den Unterschied klarzumachen. Zunächst möchte ich dazu sagen, dass Glyphosat jetzt nicht das Zentralatom des Ackerbaus ist. Also es ist ein Mosaik im ganzen System des Ackerbaus. Und Ackerbau ist ja noch viel mehr als Glyphosat. Und das setzen wir auch wirklich nur ein, wenn es gebraucht wird. Also wenn wirklich eine Einsatznotwendigkeit besteht. Das nennen wir dann integrierten Pflanzenschutz. Vor allem in der konservierenden Bodenbearbeitung kommt Glyphosat zum Einsatz. Das ist eine neue Ackerbautechnik, bei der die Landwirte den Acker nicht pflügen, sondern nur oberflächlich bearbeiten, bevor sie die neue Saat in den Boden bringen. Das schützt den Boden, sagen sie, und spart Energie. Der Nachteil, wenn die Erde auf dem Acker nicht vom Pflug umgewälzt wird, keimen viele Unkräuter und auch Samenkörner, die nach der letzten Ernte aufs Feld gefallen sind. Und die drohen, die neue Saat zu überwuchern. Anna Lüttgebrune geht dagegen mit klassischen mechanischen Geräten vor, mit Eggen und Grubbern, die den Boden schonend bearbeiten. Es gibt allerdings Jahre, wo es passieren kann, dass es dann zwischendurch zum Beispiel zwei Wochen regnet und dann wächst der kleine Raps und man kann ihn nicht in der Zeit bearbeiten, weil es viel zu nass ist auf dem Feld, dann ist alles matschig. Und dann möchte man aber trotzdem den Weizen ohne Pflug bestellen, weil man halt nicht auf diese bodenschonende Bearbeitung verzichten möchte. Das wäre zum Beispiel ein Einsatzgebiet, das dann vor der Weizenbestellung das Glyphosat zum Einsatz kommt. Dann ist das ein Einsatzgebiet für Glyphosat, was dann wirklich sehr sinnvoll ist. Und dann wird das halt ein, zwei Wochen vor der neuen Saat eingesetzt, sodass man dann den Weizen fluglos bestellen kann. Also so, dass das Glyphosat nicht mit der Hauptkultur in Berührung kommt, also mit den Pflanzen, die der Landwirt später erntet und die wir dann konsumieren. Die konservierende Bodenbearbeitung schützt die Böden vor Erosion und sie erhöht die Erträge, sagen die Verfechter. Aber sie erhöht auch die Profite der Glyphosathersteller Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF und der vielen anderen kleineren Fabriken. Denn kein Mittel eignet sich besser, um den nicht gepflügten Boden von unerwünschten Pflanzen zu befreien als Glyphosat. Ohne das Totalherbizid wäre das viel komplizierter, wenn nicht gar unmöglich. Kein Zufall, dass der Glyphosathersteller Monsanto immer wieder als Förderer dieser Landwirtschaft ohne Pflug in Erscheinung tritt. Aber es gibt noch eine andere, sehr umstrittene Einsatzmöglichkeit für Glyphosat, bei der das Ackergift sogar kurz vor der Ernte eingesetzt wird. Das ist die sogenannte Sikkation, die seit dem letzten Jahr in Deutschland nur noch in Ausnahmefällen erlaubt ist. Die Sikkation, das bedeutet tatsächlich Ernteerleichterung. Und es gibt Situationen, da gibt es während der Ernte durch verschiedene Zwischenfälle einfach Momente, wo das Getreide sonst nicht durch eine Maschine geerntet werden kann, sprich gedroschen werden kann. Wir haben das selten gehabt, aber es gibt wahnsinnig nasse Sommer und dann kann entweder passieren, dass dann die Weizenkörner, die noch in der Ähre sitzen, dass die schon in der Ähre keimen und dann grüne Keime quasi in der Ähre haben und dann wird das für die Erntemaschinen natürlich ganz schlecht erntbar. Das möchte der Bauer sowieso nicht, dass sowas passiert, weil dann sein Ertrag natürlich auch im Eimer ist. Der Landwirt spritzt dann das Glyphosat direkt auf die Pflanzen. Die sterben gleichmäßig ab und dann kann der Mähdrescher kommen. Verständlich aus der Sicht des Landwirts, der seine Ernte retten will und der sich auf die Einschätzung der Behörden verlässt. Aber riskant im Licht der neuen Erkenntnisse über Glyphosat. Auch Anna Lüttke-Brune ist sehr vorsichtig geworden. Ich würde auch jetzt, wenn es eben geht, von sowas einfach Abstand nehmen, weil mir der Einsatz zu riskant wäre. Also ich mache das nicht mehr, aber es ist noch zugelassen. Aber ob alle Landwirte in Deutschland so sorgsam mit dem umstrittenen Stoff umgehen? Immerhin werden rund 6.000 Tonnen Glyphosat pro Jahr allein in Deutschland versprüht. Ein großer Teil davon auf den Feldern der Landwirte, aber auch an Bahndämmen, in Parks und in Kleingärten. Immer noch verkaufen manche Baumärkte und Gartencenter glyphosathaltige Mittel an Hobbygärtner, die anders als die Landwirte keinen Sachkundenachweis für die Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln brauchen und die trotzdem damit hantieren dürfen. Eine gefährliche Praxis. Da ist sich die konventionelle Landwirtin Anna Lüttke-Brune einig mit Umweltverbänden und grünen Politikern. Doch sie und die meisten Landwirte wollen Glyphosat weiterverwenden, wenn auch mit Risikomanagement, während Umweltschützer wie Heike Moldenhauer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz ein klares und komplettes Verbot fordern, auch wegen der Menschen, die damit umgehen und sich gefährden. Wir kritisieren den Einsatz von Glyphosat schon lange und treten schon lange dafür ein, Glyphosat zu verbieten. Das sind einmal die gesundheitlichen Risiken, die jetzt nochmal bestätigt worden ist von der Weltgesundheitsorganisation als wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen. Weitere Gesundheitsgefahren, die mit Glyphosat in Verbindung gebracht werden, sind ja nochmal Embryonenschädlichkeit und ansonsten Eingriff ins Hormonsystem. Es gibt dramatische Berichte aus Argentinien, wo Glyphosat mit Flugzeugen versprüht wird. In den Dörfern am Rande dieser Felder häufen sich Todesfälle, Krebserkrankungen und Missbildungen. Es ist schwer nachzuweisen, ob Glyphosat dafür verantwortlich ist oder auch das inzwischen verbotene Insektizid Endosulfan oder doch ganz andere Stoffe. Doch viele Wissenschaftler halten das für wahrscheinlich. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz setzt grundsätzlicher an. Er will Glyphosat verbieten, weil ein Totalherbizid grundsätzlich nicht mit Naturschutz zu vereinbaren sei. Als Umweltschutzorganisation haben wir natürlich auch im Blick, was Glyphosat mit der Umwelt macht. Und da ist das Hauptproblem, dass Glyphosat als Totalherbizid genau das tut, was es verspricht, nämlich tatsächlich alles Grün auf der Fläche zu töten und damit werden ja Lebensräume sehr großflächig zerstört. Und zerstörte Lebensräume bedeutet dann, dass in der Agrarlandschaft keine Nahrung mehr für Insekten und für Vögel, für Schmetterlinge und für Wildbienen da ist. Und wir ja wirklich einen ganz radikalen Artenschwund in landwirtschaftlich genutzten Gebieten haben. Und ein Verursacher davon ist Glyphosat. Wie geht es jetzt also weiter mit Glyphosat? Für Ende September wird die nächste wissenschaftliche Stellungnahme erwartet, die klären soll, wer nun recht hat. Die Experten vom Bundesinstitut für Risikoforschung, dem BfR, oder die Krebsforscher von der WHO. Wie ich die Faktenlage beurteile, würde es mich sehr überraschen, wenn das IARC-Urteil wahrscheinlich krebserregend beim Menschen zurückgezogen wird, sagt der Toxikologe Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN. Das ist eine Organisation, die weltweit über die Gefahren von Pestiziden aufklärt. Für PAN hat sich Peter Klausing durch die Berge von Studien gearbeitet, die den Behörden zu Glyphosat vorliegen. Es zeigt sich, dass zwei wesentliche Aspekte bei dieser Einschätzung nach meiner Meinung vom BfR, also vom Bundesinstitut, vernachlässigt worden sind. Das eine ist der Wirkungsmechanismus oxidativer Stress, der von der IARC explizit hervorgehoben wird, wo das Bundesinstitut sich überhaupt nicht dazu äußert. Und das zweite ist die statistische Auswertung von 3 Mäusestudien zur kanzerogenen Wirkung, also zur krebserzeugenden Wirkung, die bei den Industriestudien nach veralteten mathematischen Methoden durchgeführt wurden. Man muss sehr in medizinische, biochemische und statistische Details gehen, um zu verstehen, worüber im Einzelnen gestritten wird. Das eine, oxidativer Stress, kann dazu führen, dass Tumore entstehen. Bei den anderen Studien streitet man über die richtige Auswertung. Dazu kommt, das Bewertungsverfahren insgesamt ist in die Kritik geraten. Denn die Hersteller selbst machen die Studien zu ihren eigenen Wirkstoffen und legen sie den Behörden vor. Keine Methode, die bei verunsicherten Bürgern Vertrauen schaffen würde. Betrug sieht Peter Klausing dabei nicht, aber großzügige Interpretationen hält er für möglich. Datenfälschung halte ich persönlich für ausgeschlossen. Wer unter den Bedingungen von guter Laborpraxis gearbeitet hat, weiß, dass das eigentlich nicht mehr vorkommen kann. Der Interpretationsspielraum setzt ein bei der Beschreibung der Daten in textlicher Form. Die Daten selber sind nicht gefälscht, die werden tabellarisch präsentiert in einer Menge, die, denke ich mal, für einen armen Behördenmitarbeiter beim BfR schier unüberschaubar ist. Das ist der Grund, warum ich persönlich erstens mir wünschen würde, dass die Studien von unabhängigen Instituten durchgeführt werden und die Industrie in einen Treuhänderfonds einzahlt, aus dem diese tatsächlich unabhängigen Institute dann bezahlt werden. Das klingt sehr plausibel, aber warum passiert das nicht längst? Warum sind stattdessen Vertreter aller großen Firmen in den beratenden Kommissionen der BfR? Warum sitzt in der Expertengruppe der WHO, die die widersprüchlichen Bewertungen zu Glyphosat aufklären soll, auch der Leiter der Pestizidabteilung des BfR, der dort also seine eigene Arbeit bewerten soll? Heike Moldenauer vom BUND glaubt, das ist so etwas, wo ich auch unterstelle, es ist ein politischer Wille, ganz ehrlich. Weil bei meinem Punkt für diesen ganzen Behördenfilz in Deutschland ist, dass ich ganz sicher bin, es gibt politische Vorgaben, dann natürlich bestimmte Stoffe doch sehr großzügig zu beurteilen, weil Deutschland das Land der Chemieindustrie ist. Das ist ja einer unserer ganz großen Industriezweige und ein Milliardengeschäft für die Konzerne hier. Und damit diese Geschäfte weiterlaufen können, braucht es ja dann immer positive Beurteilungen seitens der Behörden. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.